Heute Nachmittag nun sollen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages darüber entscheiden, welche gesetzliche Regelung es für Patientenverfügungen geben wird. Die Debatte läuft ja schon seit vielen Jahren. Heute soll nun endlich die Entscheidung fallen. Drei verschiedene Entwürfe stehen zur Wahl. Es kann allerdings auch sein, dass keine Entscheidung fällt wieder einmal und dass es damit kein Gesetz zur Patientenverfügung geben wird. Das halten manche für richtig, zum Beispiel der Behindertebeauftragte der Unionsfraktion Hubert Hüppe. Der hat gesagt, das Sterben kann man nicht bis zur letzten Minute regeln. Was meinen Sie? Kann das Sterben durch eine Patientenverfügung abgesichert werden? Rufen Sie uns an 00800 2254 2254. Damit erreichen Sie uns kostenfrei aus dem Festnetz. Und angerufen hat Herr Kurt Urban aus Neuzelle. Guten Tag, Herr Urban. Guten Tag. Herr Urban, sprechen Sie ein bisschen lauter? Ja. Ja. Was meinen Sie? Halten Sie es für sinnvoll, ein Gesetz über eine Patientenverfügung? Ich meine nein. Alles, was gesetzlich geregelt sein müsste, ist, dass der letzte Wille, wie auch beim Erben, das Testament eben anerkannt wird. Dass der auch eingehalten wird. Das wäre dann ja aber ähnlich. Ich sehe jetzt den Unterschied nicht so richtig. Der Unterschied ist der, wenn man jetzt alle paar Jahre da auf den Tod erinnert wird, einmal das, und dann jemand auch noch für mich entscheiden soll. Das könnte höchstens ein ganz Vertrauter sein, aber selbst in der Verwandtschaft jemanden zu bekommen, der direkt meine Gedanken hat, glaube ich kaum. Wie soll er dann entscheiden, was ich in dem Moment wollte? Na, das könnte er natürlich nur, wenn Sie vorher mit ihm drüber gesprochen haben, nicht? Ja, man kann aber die Einzelheiten, wie das auch der Schwerbehindertenbeauftragte sagt, nicht vorher wissen und nicht vorher planen. Ich weiß auch nicht, welchen Fortschritt die Medizin in den nächsten Jahren macht. Das hängt alles damit zusammen. Denn es geht ja lediglich um die Würde des Sterbens. Ja. Sterben tun wir alle und damit müssen wir zurechtkommen. Nur wie die Umstände, ob man unnötig lange am Leben gehalten wird oder nicht, das ist ja nur die Frage. Herr Urban, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Meinung und möchte jetzt mal hören, was Herr Jörg, Stefan Jörg, hat uns angerufen, dazu sagt. Herr Jörg, woher rufen Sie an? Ja, ich rufe aus dem Saarland an. Aus dem Saarland. Ja. Und Ihre Meinung, bitte. Ja, also ich bin der Meinung, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt im Koma liege oder so, ich möchte mein Leben nicht künstlich verlängert haben. Ich habe schon im Familienkreise so ein Beispiel gehabt. Und das sieht überhaupt nicht schön aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das gefallen würde. Jetzt kann man natürlich anführen, dass da die Medizin auch gewisse Fortschritte macht und so, aber allein mir fehlt der Glaube, dass es da jedes Mal so wirklich eine Verbesserung gibt und das dann eben noch jahrelang auszuhalten, im ungünstigsten Fall. Also das für mich selbst ist es keine Option. Herr Jörg, so Patientenverfügung gibt es ja heute schon. Es geht ja ein bisschen eher um die Frage, ob es ein Gesetz darüber geben soll. Und das würde dann ja bedeuten, also wenn dann die Variante käme, dass der Arzt sich an jeden Buchstaben halten müsste. Die Frage ist ja einfach, welche Situationen kann man vorhersehen? Nicht? Kann man auch nochmal das eigene Sterben kontrollieren? Oder will man dann nicht einfach sagen, ich vertraue auch dem Arzt oder meinen Angehörigen, dass die richtige Entscheidung treffen werden? Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Da gibt's, wie gesagt, da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten. Interessant ist auch jetzt, was eben dabei rauskommt. Und ich glaube, dass man sich da mächtige Gedanken darüber machen muss, ob das nicht auch so geregelt werden kann, dass in Absprache mit den noch verbliebenen Verwandten oder eben Lebenspartnern das abgestimmt werden kann. Also, ist ein weites Feld. Denn auch wenn man eine Patientenverfügung hat, wichtig ist auch immer, dass man eine Person benennt, die dann durchsetzt, nicht? Wenn die nur bei Ihnen zu Hause im Sekretär liegt, dann hilft sie keinem. Das ist ganz klar. Und vor allen Dingen, Das müsste auch, wenn man Familiengeschichten hat, hier immer auf den jeweilig aktuellen Stand gebracht werden. Das muss alles mit in diese Verfügung rein. Und also es ist ein kompliziertes Thema. Ja, das ist wohl wahr. Herr Jörg, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Kann eine Patientenverfügung einem die Kontrolle über das eigene Sterben geben? Wenn Sie da mitdiskutieren wollen, noch haben wir 4 Minuten Zeit, rufen Sie an 00800 2254 2254. Und das hat Michael Fritsch getan. Herr Dr. Fritsch aus Lauter hat er uns angerufen. Guten Tag. Guten Tag, Frau. Und für viele Grüße in die Hörerrunde von Deutschlands Radio Kultur. Ich bin für eine Patientenverfügung, aber unter bestimmten Kautelen, unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Welche denn? Und zwar sind das die Bedingungen meines Lautet. Sie muss notariell abgefasst sein, also im Beisein eines Notars. Der Notar stellt zunächst die Geschäftsfähigkeit des Patienten bzw. der Zielperson, die Patientenverfügung haben möchte. Herr Fritsch, sind Sie denn, entschuldigen Sie, das habe ich verstanden, sind Sie denn auch für ein Gesetz über Patientenverfügung? Ja. Ja. Und zwar insofern, dass die Patientenverfügung für den behandelten Arzt oder die Ärzte im Krankenhaus oder auch sonst wo bindend ist. Hm. Und dass auch die Diagnose, die Indikation, also die, was gemacht werden soll, genau eingegrenzt ist. Ja. Und dann ist muss natürlich auch der eigene Hausarzt mit sein Gutachten geben. Der ja ist ja nicht jeder Arzt. Ja. Verstehe, Herr Fritsch. Ich danke für den Anruf. Wir wollen mal nicht in die Einzelheiten genau reingehen, sondern es geht ja um die Frage Gesetz oder nicht. Und ich möchte auch noch einen anderen Hörer zu Wort kommen lassen. Erstmal vielen Dank, Herr Fritsch, für Ihren Anruf. Und nun bin ich verbunden mit Udo Richter aus Chemnitz. Guten Tag, Herr Richter. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Ansicht, es bedarf keiner gesetzlichen Regelung. Mhm. Meiner Ansicht nach ist es so, dass es viel wichtiger ist, eine ordentliche Vorsorgevollmacht zu haben, dass indem man den Bereich der Gesundheitsfürsorge abdeckt und dort eine Person benennt, die quasi dann im entscheidenden Fall für die einen handeln kann. Herr Richter, Sie stehen irgendwo auf dem Bahnsteig oder so, kann das sein? Nein, ich fahre mit dem Auto. Ach, das ist ja noch schlimmer. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Also eine Vorsorgevollmacht, das heißt eine Person, die für Sie handelt. Das müsste dann ja aber eine Person sein, die irgendwie weiß, was Sie gerne hätten. Richtig, mit der muss ich reden, mit der muss ich kommunizieren, mit der muss ich sagen, also ich habe die und die Wünsche, aber eine Patientenverfügung kann meiner Ansicht nach nie alle Eventualitäten des Lebens voraussehen. Das ist einfach nicht gesetzlich regelbar. Und meiner Ansicht nach sollte sich der Gesetzgeber da auch nicht hineinbegeben. Und das Regeln, dass das so lange bis jetzt gedauert hat und nichts zustande gekommen ist, zeigt ja, dass das eigentlich nicht möglich ist. Hm. Das heißt, Sie würden dann vertrauen dieser Person, der sozusagen die dann im Gespräch auch mit dem Arzt für Sie dann das Beste herausfinden würde. Richtig. Okay, Herr Richter, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Bitte. Fahren Sie vorsichtig weiter. Das war Udo Richter aus Chemnitz und das war die Debatte für heute. Sind Sie für oder gegen ein Gesetz über eine Patientenverfügung? Ich danke allen Hörern, die angerufen haben und auch allen, die nicht zu Wort gekommen sind. Hier geht's in einer halben Minute weiter mit den 16 Uhr Nachrichten und danach blicken wir nochmal auf den Bildungsstreik. In dieser Woche allerdings so in einer etwas historischen Perspektive wollen wir mit einem Mann sprechen, der seit 30 Jahren bei Unistreiks dabei ist. Was zeichnet den heutigen Unistreik aus? Was war 68 anders und was bringt es überhaupt?